außerdem Andreas Domen, seit 2013 Professor für Komposition an der Musikhochschule in Würzburg und davor schon vielfach für seine Werke, darunter Auftragsarbeiten für die Donau-Eschinger Musiktage, ausgezeichnet. Wir beginnen mit seinem musikalischen Porträt über den Maler Gerhard Richter aus dem Jahr 2000. Dazu leitet Lothar Sagrosek das SWR-Symphonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Thank you. Thank you. Bei den Donaueschinger Musiktagen im Jahr 2000 leitete Lothar Sagrosek das SWR-Symphonieorchester Baden-Baden und Freiburg zur Musik von Andreas Domen, Porträts und Wiederholung römisch 2, Musik für Gerhard Richter. Ungewöhnliche Instrumente setzte Carola Obermüller einige Jahre später bei ihrem Stück Kalpa in Aktion, darunter die indische Sitar, begleitet von einem mittleren Orchester, wie sie schreibt, in diesem Fall das Arcis Ensemble unter Ulrich Nicolai. Thank you. Thank you. Kalpa Prajala, ein Stück unter anderem für Bansari, Sita und mittleres Orchester von Carola Obermüller. Dazu leitete Ulrich Nicolai das Arcis Ensemble. Overdub, so nennt man in der Tontechnik eine Aufnahme, die zu einer bereits bestehenden Aufnahme dazugemischt wird. Auch Stefan Pötsch hat diese Technik genutzt und in seinem Quartett über einen freien Kanon im Duo gespielt mit Violine und Violoncello. Neben Stefan Pötsch hören Sie Ha-Jang Kim. Musik von Stefan Pötsch im Overdub für Violine und Cello. Das war sein Quartett über einen freien Kanon zusammen mit Ha-Jung Kim. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Eine gute Dreiviertelstunde haben wir noch zu den Nachrichten hin. Und die teilen sich Helmut Bieler und Walter Zimmermann. Einmal mit einem Auftragsstück für die Merce-Cunningham-Stiftung und einmal mit einem Zyklus für Gitarre und Schlagzeug, interpretiert von Martin Krüger und Bernd Kremling. Thank you. Martin Krüger an der Gitarre, dazu der Schlagzeuger Bernd Kremling, spielten den Zyklus in 6 Teilen von Helmut Bieler. Für Stimme mit obligaten Instrumentalklängen komponierte Walter Zimmermann sein Stück mit dem Titel Self-Forgetting, Selbstvergessen, ein Auftragswerk für das Tanzstück Change of Address der Merce Cunningham Foundation. Die Solisten in unserer Aufnahme sind David Tudor, Stimme und Harmonium, Takehisa Kosugi, Stimme und Violine, Darcy Gray, Stimme und Almglocke und John D.S. Adams, Stimme und Gläserspiel. Krette. Attachments. Completely. Meditating. External that at one impossible user of creatures drawn in is so it Merdil! show me there, there. Is serve at point. Just a moment. When so this inner man never find so gefungen so this inner man never find he. Let's go. He not yet himself. I firm you. That you has let go that yet that self you. Du. And is that not attached. Wait, chips. Man. Boss. Resistant. Resistant. Never unmoved. Let go. Let go. At gelassen der has let go. Man. Er. He. Near. Aus. So is wholly yourself out. Your sake these when that self in holy remains God goes. Thousand in Yaren, the further. In niemals. Point. Zag. Thousand. Self-Forgetting, Selbstvergessen hieß das Stück, das Walter Zimmermann für das Ballett Change of Address der Merce Cunningham Stiftung komponiert hatte. Die Vorlage lieferte der mittelalterliche Dichter Meister Eckhart. Allzunächsten hörten sie David Tudor, Stimme und Harmonium, Takehisa Kosugi, Stimme und Violine, Darcy Gray, Stimme und Almglocke und John D.S. Adams, Stimme und Gläserspiel.